Dialog 2. Meine Kinder möchten den Tauchkurs machen. Können sie schon schwimmen? Ja. Ja. Wie alt seid ihr denn? Schon acht Jahre. Der Kurs fängt in ein paar Minuten an. Geben Sie ihnen die Bademäntel mit.